erster Ehemann hieß Ananias. Seine Frau hieß Sapphira. Sie verkauften ein Feld. Zweiter, sie behielten etwas von dem Geld. Seine Frau wusste das. Sie gaben nur einen Teil des Geldes den Aposteln. Dritter, Petrus sagte, Ananias, warum hast du gelogen? Du hast den Heiligen Geist belogen. Du hast Geld behalten. Vierter, du musstest das Feld nicht verkaufen. Und das Geld war dein Geld. Warum hast du das getan? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Fünfter, Ananias hörte das. Er fiel um und starb. Alle Leute hatten Angst. Sechster, junge Männer standen auf. Sie wickelten ihn ein und trugen ihn weg. Sie begruben ihn. Siebter, 3 Stunden später kam seine Frau. Sie wusste nicht, was passiert war. Achter, Petrus fragte sie, habt ihr das Feld für so viel Geld verkauft? Sie sagte, ja, genau für so viel. Neunter, Petrus sagte, warum habt ihr das getan? Ihr wolltet den Geist von Gott prüfen. Die Männer, die deinen Mann begraben haben, sind schon da. Sie werden dich auch wegbringen. Zehnter, sie fiel sofort tot um. Die jungen Männer kamen herein. Sie sahen, dass sie tot war. Sie trugen sie weg und begruben sie neben ihrem Mann. Elfter, alle Christen hatten große Angst. Auch alle anderen Leute, die das hörten, hatten Angst. Zwölfter, die Apostel machten viele Zeichen und Wunder. Alle Christen trafen sich in der Halle von Salomo. 13. Die anderen Leute hatten Angst, sich ihnen anzuschließen. Aber die Leute sahen zu den Aposteln auf. 14. Immer mehr Menschen glaubten an Jesus. Es waren viele Männer und Frauen. 15. Die Leute brachten kranke Menschen auf die Straße. Sie legten sie auf Betten. Sie hofften, dass Petrus Schatten sie gesund machen würde. 16. Viele Leute kamen aus den Städten um Jerusalem. Sie brachten Kranke und Menschen mit bösen Geistern. Alle wurden gesund. 17. Der hohe Priester und seine Freunde waren traurig. Sie waren neidisch. 18. Sie nahmen die Apostel fest und sperrten sie ins Gefängnis. 19. Aber in der Nacht öffnete ein Engel die Türen. Er führte sie heraus und sagte, 20. Geht in den Tempel. Erzählt den Leuten alles über das neue Leben mit Jesus. 21. Am Morgen gingen die Apostel in den Tempel. Sie lehrten die Leute. Der hohe Priester kam mit seinen Freunden. Sie riefen den Rat zusammen. Sie schickten Leute zum Gefängnis, um die Apostel zu holen. 22. Aber die Diener fanden die Apostel nicht im Gefängnis. Sie gingen zurück und erzählten es. 23. Sie sagten, das Gefängnis war gut verschlossen. Die Wächter standen vor den Türen. Aber wir haben niemanden gefunden. 24. Der Chef der Tempelwache und die Hohenpriester waren ratlos. Sie wussten nicht, was das bedeuten sollte. 25. Da kam jemand und sagte, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesperrt habt, stehen im Tempel und lehren die Leute. 26. Der Chef der Wache ging mit seinen Leuten hin. Sie holten die Apostel. Aber sie waren vorsichtig. Sie hatten Angst vor den Leuten, weil sie nicht gesteinigt werden wollten. 27. Sie brachten die Apostel vor den Rat. Der hohe Priester fragte sie, 28. Wir haben euch verboten, von Jesus zu erzählen. Aber ihr habt alle in Jerusalem von ihm erzählt. Ihr wollt, dass wir für seinen Tod bestraft werden. 29. Petrus und die Apostel sagten, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. 30. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus auferweckt. Ihr habt ihn an ein Kreuz gehängt und getötet. 31. Gott hat Jesus erhöht. Er ist jetzt an Gottes rechter Seite. Er hilft Israel, seine Sünden zu bereuen und Vergebung zu bekommen. 32. Wir sind Zeugen dafür. Und der Heilige Geist ist auch ein Zeuge. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. 33. Die Leute im Rat waren sehr wütend. Sie wollten die Apostel töten. 34. Aber ein Pharisäer stand auf. Er hieß Gamaliel. Alle Leute achteten ihn. Er war ein Lehrer des Gesetzes. Er bat die Leute, die Apostel kurz hinauszuführen. 35. Dann sagte er, Israeliten, seid vorsichtig, was ihr mit diesen Männern vorhabt. 36. Vor einiger Zeit gab es einen Mann namens Theudas. Er war wichtig. Etwa 400 Männer folgten ihm. Aber er wurde getötet. Und alle seine Anhänger wurden zerstreut und verloren. 37. Danach gab es Judas aus Galiläa. Das war zur Zeit der Volkszählung. Er brachte viele Leute dazu, sich gegen Rom aufzulehnen. Aber er starb. Und alle seine Anhänger wurden zerstreut. 38. Deshalb sage ich euch, lasst diese Männer in Ruhe. Wenn ihr Plan oder ihre Arbeit von Menschen kommt, wird sie scheitern. 39. Aber wenn es von Gott kommt, könnt ihr sie nicht aufhalten. Sonst kämpft ihr vielleicht sogar gegen Gott. Die Leute hörten auf ihn. 40. Sie riefen die Apostel herein. Sie ließen sie auspeitschen. Sie verboten ihnen, von Jesus zu erzählen. Dann ließen sie sie frei. 41. Die Apostel gingen fröhlich weg. Sie waren froh, dass sie für Jesus leiden durften. 42. Jeden Tag lehrten sie im Tempel und zu Hause. Sie erzählten die gute Nachricht von Jesus Christus.